Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Verurteilung von Stefania Albertani wegen des Mordes an ihrer Schwester und ihren Eltern zu lebenslanger Haft. 2011, die Strafe wird herabgesetzt auf 20 Jahre Hintergittern. Ein Neurowissenschaftler kann mit Hilfe sogenannter Gehirnscans vor dem Berufungsgericht zeigen, dass das Gehirn der jungen Frau starke strukturelle Anomalien aufweist, die, so die Aussage des Wissenschaftlers, mitverantwortlich dafür sein könnten, dass sie getötet habe. Fälle wie diese häufen sich. Neben Italien zum Beispiel auch in Indien. In den USA verwiesen Verteidiger zwischen 2004 und 2009 bereits in 16% aller Prozesse auf Gehirnscans, um die Schuld ihrer Mandanten zu reduzieren. Neurowissenschaftler weltweit frohlocken. Sie wollen den letzten Geheimnissen des Menschseins durch eben solche Bilder vom Gehirn auf die Spur kommen. Was unser Bild von uns selbst betrifft, stehen uns in sehr absehbarer Zeit beträchtliche Erschütterungen ins Haus. Geisteswissenschaften und Neurowissenschaften werden in einen intensiven Dialog treten müssen, um gemeinsam ein neues Menschenbild zu entwerfen. Beträchtliche Erschütterungen und ein neues Menschenbild, so vollmundig formulierten 2004 führende Hirnforscher in ihrem Manifest die Zukunft der Neurowissenschaften. Doch Kritiker bemängeln, die selbsternannte Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts produziere zwar unendlich viele Bilder und Daten und vermelde immer wieder spektakuläre Durchbrüche, aber letztendlich sei das alles Augenwischerei. Denn die Funktionsweise des Gehirns sei hochkomplex und menschliches Verhalten zwangsläufig mehr als die Summe aller biologischen Abläufe dieses Organs. Es gibt kaum einen Wissenschaftsbereich, in den in den letzten Jahren so viel Geld investiert wurde, wie in die Wissenschaft vom menschlichen Gehirn. Zum Beispiel beim Human Brain Project. Weltweit forschen daran seit 2013 80 Institute und Einrichtungen. Das Ziel dieses weltweiten Wissenschaftsverbunds ist ehrgeizig. Das vorhandene Wissen über das Gehirn soll gebündelt werden. Damit soll es gelingen, das menschliche Gehirn zu verstehen, abzubilden und am Computer nachzubauen. Die EU unterstützt das Großprojekt mit mindestens 1 Milliarde Euro. Beteiligt ist beispielsweise das Institut für Neurowissenschaften und Medizin in Jülich. Sicherheitsschleusen und ein hoher Zaun trennen das Gelände des Forschungszentrums in Jülich von Äckern und Feldern. In den Funktionsbauten des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin reiht sich ein Labor an das nächste. Mikroskope, Präparate, Kühlschränke, Rechner und jede Menge Bildschirme in allen Größen. Und wir versuchen halt eben hier so eine Grundlage zu schaffen, wie meine Chefin so gerne sagt, ein Google Brain. Google Earth ist ein schöner Vergleich. Genau so einen Atlas versuchen wir halt eben auch auf kleinster Ebene für das Gehirn zu erzeugen. René Hübers zeigt auf einen ziemlich großen Monitor. Der Mathematiker arbeitet am Forschungsprojekt Big Brain. Ziel ist es, einen besonders genauen 3D-Atlas des menschlichen Gehirns zu erstellen. Zu 70% ist er bereits fertig und den will er mir jetzt zeigen. Da kommen wir dann quasi hier zu unserem schönen System. Der würde ich gerne mal setzen. Hier sind wir jetzt hingegangen und haben quasi alle Areale, die wir bis jetzt kartiert haben, einmal in ein großes Volumen gepackt. Das heißt, Sie müssen sich einmal die Brille aufsetzen, das ist hier quasi alles live und interaktiv. Einfach drüber setzen. Ich setze mir die Brille auf, die deutlich größer und schwerer ist als die 3D-Brillen, die ich aus dem Kino kenne. Auf der Höhe der Bügel ragen zwei kleine Antennen empor, an deren Ende tanzen Bälle in Erbsengröße. Das ist ja toll. Ach ja, tatsächlich, jetzt ist das 3D. Genau. Ja. Das sieht jetzt aus wie so aus Stoffkissen oder so. Es sind ja ganz viele bunte Kissen, wenn man so will. Das sind letztlich alle Areale, die wir bis jetzt kartiert und veröffentlicht haben. Wir haben schon ein bisschen mehr. Das sind quasi soweit die neuesten Daten. Und das Spannende an diesem System hier ist letztlich wirklich, dass man es einmal dreidimensional darstellen kann. Das bunte Gehirn, das mitten im Raum zu schweben scheint, sieht beeindruckend plastisch aus. Besser als alle Kinooptik. Es fällt leicht, verschiedene Bereiche zu unterscheiden. Und bei jeder Kopfbewegung bewegt sich auch das schwebende Gehirnmodell. So können wir hineinsehen. Von hinten von oben oder von der Seite. René Hübbers ist sichtlich stolz, denn das 3D-Gehirn ist auch das Ergebnis seiner Arbeit. Als Mathematiker überträgt er die Erkenntnisse der Neurowissenschaftler in Formeln, sodass auf dem Monitor ein Bild entsteht. Was wir definitiv wissen, dass die Areale bei jedem Gehirn vorkommen und existieren. Zum Beispiel das gelbe und rote Areal, das ist beispielsweise für das Hören zuständig. Oder hier oben dieser grüne Streifen, das ist der sogenannte Motorkortex. Der ist quasi für die Bewegung zuständig. Und hinten, diese schönen violetten Areale, das sind quasi die visuellen Areale. Möglich ist dieses 3D-Modell, das 50 Mal genauer ist als alle bisherigen Modelle, durch ein weltweit einzigartiges Verfahren. Denn hier in Jülich haben die Wissenschaftler in Kooperation mit kanadischen Forschern ein Gehirn in so feine Scheiben geschnitten, dass damit ganz neue Aussagen über die Gewebestruktur unseres größten Organes möglich sind. So, also im Prinzip los geht es mit, wir gehen mal ganz kurz runter, solchen Schnitten. Das sind Schnitte vom menschlichen Hirn. Erklärt Philipp Gressel. In seiner Hand hält er eine Glasscheibe, so groß wie ein Schulheft. Darauf erkennbar ein Querschnitt durchs Gehirn. Und zwar, einfach gesagt, in der Mitte quer durch, einmal von links nach rechts. Das ist so ungefähr die Größenordnung, ungefähr 13 cm in der Breite, ungefähr 12 cm in der Höhe. Aber im Prinzip ist es so, wir betten das Ganze in Glycerin ein und dann später wird das Ganze eingefroren und dann in einem sogenannten Kryomikrotom, das ist ein Schneidegerät, das bei sehr tiefen Temperaturen schneiden kann, in sehr dünne Scheiben geschnitten. In über 7000 Scheiben haben die Forscher das menschliche Gehirn auf diese Weise zerlegt. Eine so geschnittene Scheibe ist dünner als ein menschliches Haar. Deshalb lassen sich die Gewebestrukturen in den verschiedenen Bereichen des Gehirns genau unterscheiden. Die Mikrostruktur zeigt eindeutig, dass das Gehirn in Hirnareale gegliedert ist. Das ist nicht so, dass sich die Merkmale, die man untersucht, nur so allmählich ändern und dann hat man halt irgendwie ein neues Gebiet, sondern es gibt wirklich richtig Grenzen. Erläutert Katrin Amunds, Professorin für Neurowissenschaft an der Universität Düsseldorf und Leiterin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin in Jülich. Sie leitet das Projekt mit dem Namen Big Brain und koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Human Brain Project in Lausanne. Und an diesen Grenzen ändert sich verblüffenderweise nicht nur ein Parameter, also zum Beispiel die Dichte von Zellen, sondern da ändert sich auch die Dichte von einem erregenden Rezeptor. Und an der gleichen Stelle ändert sich das Verteilungsmuster von bestimmten Zelltypen oder das Verteilungsmuster von bestimmten Verbindungen. Das heißt, wir können schon sehen, dass anatomisch auf ganz, ganz vielen Ebenen das Gehirn regional gegliedert ist. Schon im 19. Jahrhundert erstellten sogenannte Phrenologen mit ihrer Schädellehre eine Karte vom Gehirn. Und bereits 1909 legte ein deutscher Forscher einen Plan der in 52 Areale unterteilten Großhirnrinde vor. Bis zu Beginn dieses Jahrtausends waren noch viele Neurowissenschaftler davon überzeugt, dass Persönlichkeitsmerkmale, Sprachfähigkeit, Intelligenz, das Hören und Sehen, ja sogar die Gefühle bestimmten Regionen im Gehirn zweifelsfrei zuzuordnen seien. Heute allerdings gehen nur noch wenige Neurowissenschaftler davon aus, dass es im Gehirn derart klar begrenzte Gebiete für einzelne Funktionen gibt. Was machen jetzt diese Hirnregionen? Und da hat man in der letzten Zeit immer mehr feststellen können, dass das, was wir von der Psychologie her wissen, was es also für Funktionen gibt, was es für kognitive Leistungen gibt, dass das nicht unbedingt immer damit übereinstimmt, wie das Gehirn kartiert ist. Und das Problem, was wir jetzt haben, wir müssen versuchen, wirklich den biologischen Code herauszufinden. Und der stimmt nicht unbedingt mit unserer Alltagspsychologie überein. Deshalb arbeiten die Hirnforscherin und ihre Mitarbeiter in Jülich jetzt zum Beispiel verstärkt mit polarisierten Lichtmikroskopen. Damit können sie Nervenfasern sichtbar machen, die aufzeigen, wie die etwa 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn miteinander verknüpft sind oder eben auch nicht. Die weltweit über 200.000 Neurowissenschaftler haben alle ein Ziel. Sie wollen nicht nur die biologische Funktion des menschlichen Gehirns verstehen, sondern auch das menschliche Verhalten. Unser Gehirn ist für sie eine Ansammlung von Verschaltungen, die uns prägen und festlegen. unsere Persönlichkeit, unser Handeln, Entscheiden und unser Verhalten. Die Neurowissenschaftler arbeiten mit verschiedenen Methoden. Mit sogenannten bildgebenden Verfahren, der Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Damit versuchen sie, dem Menschen beim Denken und Erleben zuzuschauen. Ergebnis dieser Methode sind bunte Schnittbilder vom lebenden Gehirn, die zeigen, welche Gehirnregionen besonders gut durchblutet sind. Mit EEG-Elektroden. Dabei erkennen die Wissenschaftler, mit welcher elektrischen Aktivität die Nervenzellen miteinander verknüpft sind und interagieren. Oder sie zerlegen, wie in Jülich, tiefgefrorene Gehirne. So erfahren sie mehr über die Zellstruktur und stellen Vergleiche an mit Makaken- und Rattengehirnen. So oder so sammeln Biologen, Mediziner, Chemiker und andere am Projekt Neurowissenschaft beteiligten Forscher eine riesengroße Menge von Studien, Zahlen und Untersuchungen zusammen. Da muss man natürlich wirklich fragen, wie weit kommen wir da mit unserer Erkenntnis? Ist es möglich, uns mit unseren Gehirnen, die ja auch so gestrickt sind, so gebaut sind, von der Natur gegeben sind, können wir wirklich so komplexe Systeme in einer ausreichenden Zeit so verstehen, dass wir wirklich jede menschliche Verhaltensweise herausfinden können? Da bin ich auch eher vorsichtig oder sagen wir mal skeptisch. Trotzdem arbeitet und forscht Katrin Amunds in Jülich, weil hier Europas zweitgrößter Rechner steht, der am Tag X, sofern die Neurowissenschaftler bis dahin genug Einzeldaten gesammelt haben, im Rahmen des weltweiten Human Brain Project ein menschliches Gehirn simulieren soll. Das hält die Neurowissenschaftlerin trotz aller Vorsicht für einen guten und auch realistischen Plan. Wir sehen uns schon auch an so einer Relaisstelle. Also wir versuchen eben genau an dieser Stelle zwischen der Zelle und den großen kognitiven Systemen die Brücke zu schlagen. Und ich würde also hoffen, dass eben zum Beispiel über das Human Brain Projekt oder über unser Programm, was wir hier in Jülich haben, dass wir da eben genau Werkzeuge entwickeln können, die eben diese verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen überbrücken können. Während sich die Professorin für Neurowissenschaft also um die Grundlagenforschung kümmert, arbeitet ihr Kollege Gerhard Roth daran, die Ergebnisse der Hirnforschung im Alltag, in der Pädagogik und im Rechtssystem zu verankern. Jahrelang leitete er in Bremen das Zentrum für Kognitionswissenschaften. Heute bietet der Emeritus seine Expertise als Berater und Coach an. Roth war einer derjenigen, die das Manifest der Neurowissenschaften formuliert haben. Auch folgenden Absatz: Die Daten, die mit modernen bildgebenden Verfahren gewonnen wurden, weisen darauf hin, dass sämtliche innerpsychischen Prozesse mit neuronalen Vorgängen in bestimmten Hirnarealen einhergehen, zum Beispiel Imagination, Empathie, das Erleben von Empfindungen und das Treffen von Entscheidungen bzw. die absichtsvolle Planung von Handlungen. Hirnforschung ist Aufklärung über das menschliche Selbst, sagt Gerhard Roth, und damit enorm bedeutsam für das soziale Zusammenleben. Denn die Hirnforschung räume auf mit einem Menschenbild, zu dem Willensfreiheit und ein Ich gehöre, das die Affekte mit Vernunft steuern kann. Vorstellungen, die für Gerhard Roth metaphysisch sind. Wir lassen uns unseren freien Willen nicht nehmen. Aus, fertig. Wo kommen wir hin? Das ist natürlich eine schwierige Sache, auch für einen Ex-Philosophen wie mich. Ich kann mir gut vorstellen, wie ein geisteswissenschaftlich orientierter Mensch sich fühlt, wenn man sagt, das sind Prozesse von den Genen über das frühe Gehirn, über die Sozialisierung und so weiter, wo dann mein denkendes Ich hinten dran kommt und nicht vorne weg. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir uns fühlen, sondern wie die Sachen wirklich sind. Und in Wirklichkeit sei das menschliche Verhalten ein reiner Ausdruck der biologischen Abläufe im Gehirn, meint Roth. Reduktionistisch und materialistisch nennen Kritiker diesen Ansatz. So etwa auch Heiner Hastedt, Professor für Philosophie an der Universität Rostock. Die materialistische Perspektive hat im Grundsätzlichen eine Menge für sich, aber daraus folgt eben nicht, dass man im Täglichen diese Perspektive forschungsmäßig auch einholen kann. Ganz viel ist eben nur im Prinzip materialistisch und es bedeutet nicht unbedingt, dass man dann in der Erklärung von Krankheiten, im täglichen Erklären von Verhalten, da unbedingt Konsequenzen daraus ziehen kann, aus diesem im Prinzip. Doch Gerhard Roth ist überzeugt von seinem Ansatz. Er hält ihn sogar für ausgesprochen nützlich, zum Beispiel in Bezug auf Kriminelle oder Drogenabhängige. Jahrelang hat er Schwerkriminelle neurowissenschaftlich untersucht. Sein Ergebnis? Diese Menschen hätten gar keine Möglichkeit, sich für oder gegen ihr Leben und ihre Taten zu entscheiden. Sie handelten vielmehr im Einklang mit ihrer Gehirnfunktion. Deshalb, so Roth, muss die Gesellschaft andere Strafen, andere Resozialisierungsprogramme und andere Therapien anbieten, die diese Erkenntnis berücksichtigten. Also man findet zum Teil deutliche Unterschiede. Je gewaltkrimineller ein Mensch ist, desto deutlicher sind die Unterschiede. Aber es gibt zum anderen kein Zentrum für Gewalt im Gehirn, die als einzelne Prozesse zum Teil gar nichts mit Gewaltkriminalität zu tun haben. Bei solchen Menschen, so Roth, zeigen die bildgebenden Verfahren, dass sowohl die Empathiefähigkeit als auch die impulshemmenden Zentren nicht optimal ausgebildet sind. Daraus ergibt sich dann eine Erklärung dafür, was die vor Gericht behaupten. Da gehe ich doch die Straße entlang, kommt mir entgegen, will mir in die Fresse hauen, musste ich mich doch wehren, Herr Vorsitzender Richter. Und das ist absolut Standard bei denen. Das sind vielleicht so 60-70% der Gewalttäter. In Italien, Indien und den USA ist es aufgrund solcher Untersuchungen bereits üblich, Bilder vom Gehirn vor Gericht als Beweismittel zu präsentieren, um Zweifel an der Schuldfähigkeit der Angeklagten zu säen. Auch in Deutschland ist der Blick in die Gehirne von Straftätern wohl nur noch eine Frage der Zeit, erklärt der Hamburger Strafrechtsprofessor Reinhard Merkel. Wir haben heute bei zwei Typen gefährlicher Straftäter relativ gute Neuroimaging-Untersuchungen, die typische wieder Gehirnveränderungen bei diesen Leuten identifizieren können. Das sind die Psychopathen, und zwar die kriminellen Psychopathen und die Pädophilen. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat man eigentlich festgestellt, wenn man bei so jemandem festgestellt hat, er ist pädophil? Zunächst einmal, so Reinhard Merkel, hat man damit eine sexuelle Neigung festgestellt. Eine Aussage über die Gefährlichkeit aber nicht. Dazu zitiert der Rechtsphilosoph eine Studie, die Ende 2013 veröffentlicht wurde. Danach gaben 6% der deutschen Männer und 4% der Frauen an, dass sie ein sexuelles Interesse an Kindern hätten und dass sie sich vorstellen könnten, dieses Interesse auszuleben. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es nicht unter Strafe stünde. Das heißt, das Instrument des Neuroimaging im Sicherungsverwahrungsverfahren gegenüber Menschen mit pädophiler Disposition kann hochgefährlich missbraucht werden. Und der Neurowissenschaftler sagt, sehen Sie, hier ist das normal, wenn ein Mensch kinderpornografische Bilder sieht. Und hier bei unserem Täter, sehen Sie den? Und dann sagt der Richter, möglicherweise naiv, das ist doch der naturwissenschaftliche Beweis, dass der gefährlich ist. Das ist er überhaupt nicht. Der Beweis. Der Strafrechtler warnt deshalb davor, diese Bilder vom Gehirn zu überschätzen. Bei kritischer Betrachtung zeige sich nämlich sehr deutlich, dass zwar bestimmte Veränderungen im Gehirn, zum Beispiel im präfrontalen Bereich, festgestellt werden könnten, aber welche Schlüsse man dann vor Gericht daraus zieht, ist offen. Das besagt aber für die einzelne Figur, die man dann vor Gericht hätte und die man allenfalls untersuchen kann, wenig. Denn solche präfrontalen Veränderungen mögen sie auch haben bei Leuten, die besonders energisch sind, durchsetzungsfähig und vielleicht Bundesminister werden. Genau deshalb, weil sie diesen Zug haben und weil sie in ihrer biografischen Vergangenheit nicht Pech gehabt haben, wie etwa ein Gewalttäter, der zum Mörder wird, um die gleiche genetische und dann neuronale Disposition haben mag, wie ein anderer, der ein erfolgreicher Manager oder ein erfolgreicher Politiker wird. Die Bilder vom Gehirn illustrieren letztlich nur, dass etwas im Gehirn geschieht, wo es geschieht und mit welcher Intensität. Aber was diese neuronalen Abläufe für das Verhalten des Einzelnen bedeuten, zu welchen Handlungen sie führen werden, darüber sagen die Bilder nichts aus. Und solche Bilder vom Gehirn sagen auch nichts aus über psychische Erkrankungen. Obwohl die Neurowissenschaftler auch das in ihrem Manifest 2004 formulierten. Vor allem was die konkreten Anwendungen angeht, stehen uns in den nächsten 10 Jahren enorme Fortschritte ins Haus. Wahrscheinlich werden wir die wichtigsten molekularbiologischen und genetischen Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson verstehen und diese Leiden schneller erkennen, vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest wesentlich besser behandeln können. Wir haben in der klinischen Psychiatrie große Probleme, die Prognosen des damals formulierten Manifests nachzuvollziehen, sagt Professor Felix Tretter. Da wurde versprochen, dass wir Medikamente bekommen, die wesentlich spezieller an bestimmten Rezeptortypen ansetzen, damit eine bessere Wirkung haben und weniger Nebenwirkungen aufweisen. Den Psychiater und Neurologen verärgert, dass die Neurowissenschaftler ihre versprochenen Ziele zwar bisher noch nicht erreicht haben, dass sie aber gleichzeitig stur an ihrem Anspruch, alles biologisch erklären zu können, festhalten. Deshalb hat Felix Tretter gemeinsam mit Philosophen, Neurobiologen, Psychiatern und Psychologen ein Memorandum initiiert. Mit der Schrift »Reflexive Neurowissenschaft« ziehen Sie eine erste Bilanz, was die Neurowissenschaften leisten und was nicht. Also wir sind grundsätzlich Sympathisanten der Hirnforschung aus verschiedenen Arbeitsfeldern heraus. Aber wir haben den Eindruck, dass der Erkenntnisanspruch der Neurobiologie überzogen ist. Durch diese bunten Hirnbilder und wo dann die Liebe gefunden wurde, der liebe Gott, die Ethik und alles Mögliche, der freie Willen. Und das sind alles sehr problematische Ansprüche. Psychische Erkrankungen seien durch eine funktionell-biologische Beschreibung des Gehirns weder zu erklären noch zu behandeln, meint der Neurologe Tretter. Was fehle, sei eine Theorie für die Hirnforschung. Und eine solche müsse philosophisch grundiert sein, meinen die Autoren des kritischen Memorandums. Felix Tretter formuliert das so. Die große Frage ist, wie ist das Verhältnis von Struktur und Funktion? Ähnliches haben wir auch in der genetischen Forschung bereits gesehen, wo wir sagen, okay, wir haben nur 25.000 Gene, sage ich mal jetzt grob, weniger Gene als manche Farne oder Pflanzen. Aber wir können jetzt zum Beispiel Gedichte generieren, Filme machen und so weiter. Also ist da irgendwie ein anderer Denkansatz erforderlich und nicht nur messen, messen, messen.